Deutschlandfunk Kultur Interview. Deutschlandfunk Kultur, hören Sie Studio 9 mit Elisabeth Ruge, Literaturagentin in Berlin. Wir sprechen übers Schreiben, übers Lesen. Eben haben wir über Colette gesprochen, unter anderem über andere schreibende Frauen. Auch jetzt sprechen wir über den schreibenden Mann in Frankreich. Das ist Michel Houellebecq, der große Schriftsteller, der Weltstar. Morgen kommt bei uns das neue, nein, morgen kommt in Frankreich sein neues Buch raus und am 7. Januar dann bei uns. Serotonin heißt das. Wir haben es beide, müssen wir jetzt mal ehrlich zugehen, Frau Ruge, natürlich noch nicht gelesen oder wir haben es noch nicht gelesen. Freuen Sie sich trotzdem drauf auf diese Seiten Serotonin, Michel Houellebecq? Klar freue ich mich drauf, wie ich mich auf jedes Buch von Michel Houellebecq gefreut habe. Ich habe allerdings auch einen sehr witzigen, aber auch traurigen Text von Iris Radisch gelesen, die das Buch natürlich schon kennt und ja, und darüber schreibt, über ihn schreibt, ja, mit einer gewissen Trauer, einer Traurigkeit, die sich vielleicht einstellt, wenn man jemanden wieder begegnet, indem man über lange Zeit sehr verknallt, sehr verliebt war und doch feststellt, da tritt jemand auf der Stelle, also dessen Brillanz man immer so begeistert war. Das schreibt Frau Radisch, dass in diesem siebten Roman so einiges wieder auftaucht, was man schon kennt. Ich muss ja zugeben, ich habe von manchen seiner Bücher, also Elementarteilchen oder auch Unterwerfung, ehrlich fast schon Albträume gekriegt, musste das manchmal weglegen, weil die Stimmung mir so düster vorkam, also gerade auch in Unterwerfung dann dieses Bürgerkriegsszenario in Frankreich. Manchmal habe ich auch gedacht, hat Houellebecq eigentlich seherische Fähigkeiten? Also schreiben kann er auf jeden Fall gut, aber manchmal sieht er ja auch Dinge voraus. Jetzt in dem neuen Buch Serotonin geht es unter anderem auch um eine Bewegung, die offensichtlich sehr ähnlich der Gelbwestenbewegung ist. Ja, also das Radikale, das Düstere, das hat mich eigentlich nie abgeschreckt. Ich habe ja auch als Verlegerin des Berlin-Verlages Jonathan Littell verlegt und das liegt mir schon. Mir liegt auch mich interessiert der männliche Blick, wenn man das so nennen möchte. Was hier schwierig ist, soweit ich das beurteilen kann, der Blick auf Europa, der Blick auf die NATO. Ich glaube, darüber kann ich hier jetzt sprechen, weil er sich ja auch dazu geäußert hat in einem Artikel in Harper's Magazine, wo er Donald Trump, also zu einem großartigen amerikanischen Präsidenten genannt hat, sich selbst als Nationalisten bezeichnet hat. Ich glaube, was einen so enttäuscht, ist dann doch das Simplistische. Also es ist das Simplistische, das wir auch bei den populistischen Bewegungen sehen, dass die Dinge mit einer gewissen Einfachheit betrachtet werden. Und natürlich nützt es niemanden, es löst keine Probleme, wenn man aus der Europäischen Union austritt, wenn man aus der NATO austritt. Das hilft auch den Gelbwesten nicht, im Gegenteil. Also ich glaube, das wird auf mittelfristige Sicht deren Situation noch verschlechtern. Wenn ich mir die Gelbwesten anschaue und dann ein Interview angucke von einer Schriftstellerin, die wir gerade schon erwähnt haben, nämlich Virginie Despentes, dann finde ich sehr viel interessanter, was sie zu sagen hat. Das ist nachdenklicher, da ist ein echtes Interesse für diese Leute, für ihre Umstände, für das, was der Staat, was die französische Regierung schon mal anders machen könnte, was Infrastruktur, was öffentliche Verkehrsmittel anbelangt, was Ärzte, was Schulen anbelangt. Da ist ein echter Blick auf andere und der fehlt mir zunehmend bei Houellebecq. Das wird immer privatistischer, das dreht sich immer mehr um ihn selbst. Das ist ein Spiel gewesen, allmählich ist es ermüdend und es führt eben doch zu einer, ja, man möchte fast sagen, obwohl es einem unangenehm ist im Zusammenhang mit diesem großartigen Schriftsteller, zu einer Art geistigen Verflachung. Na, dann wollen wir das mal so stehen lassen für heute. Wenn wir es dann gelesen haben, sprechen wir vielleicht noch mal drüber. Ja, gerne.